Straße durch die Gegend, lebt wie ein Vagabund. Und reise durch die Gegend, lebt wie ein Vagabund. Und such die Hektik, das hält mich gesund. 48 Stunden am Tag, das wäre schön. 40 Stunden am Tag, das wäre schön. Da könnte ich auch mal nach dem Rechten sehen. Doch nach 4 Tagen halte ich's nicht mehr aus.